Der Vorschlag von Themenpaten R. ist mal wieder ein Rekord. Der längste Aufzugsschacht der Welt nämlich. Es geht um den Fahrstuhl im Burj Khalifa. Das ist dieses super hohe Gebäude in Dubai. Wer da den perfekten Blick genießen will, der möchte natürlich auf die Besucherplattform ganz rauf. Und es gibt einen Fahrstuhl, der die Besucher dorthin fährt. In gerade mal 60 Sekunden werden 504 Meter überwunden. Das ist jetzt nicht die volle Länge des Burj Khalifa, das hat nämlich 828 Meter, aber es ist schon beeindruckend hoch. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, 454 Meter, 60 Sekunden, wie schnell ist denn so ein Aufzug? Moment, kurze Rechenpause. Ja, ich löse. Es sind eher so ein bisschen unbeeindruckende 36 km/h. Ist jetzt nicht mörderschnell irgendwie. Kommt einem aber natürlich, wenn man mit der Geschwindigkeit in die Höhe gezogen wird, deutlich schneller vor als auf der horizontalen. Da gibt es inzwischen schnellere Aufzüge. Zum Beispiel steht in Taipei ein Turm mit 509 Meter Höhe und der Aufzug, gebaut von der Firma Toshiba, erreicht immerhin 60,6 km/h. Toshiba konnte sich an dem Rekord allerdings nicht lange freuen. Inzwischen wurde ein neuer Rekord aufgestellt. In China steht ein Hochhaus, in dem ein Lift mit 72 Stundenkilometer, das sind 1200 Meter pro Minute, durch das Hochhaus fegt. Recht viel schneller geht's allerdings dann auch nicht mehr, denn irgendwann wird's mal für die Besucher doch eher sportlich. Entweder werden die Hochhäuser also so hoch, dass es für die Lifte entsprechende Beschleunigungs- und Bremsphasen gibt, dann kann man natürlich auch schneller da aufsteigen, oder aber es gibt irgendwann ein Limit. Zumindest freistehend dürfte es jetzt dann bald Schluss sein mit weiterer Beschleunigung. Und diese Limits wurden eigentlich auch schon länger erreicht. Also technisch hätten wir keine Schwierigkeiten, schnellere Lifte zu bauen. In Frankfurt gab es zum Beispiel in der Dresdner Bank früher so schnelle Lifte, dass den Mitarbeitern reihenweise schlecht wurde. Und dann hat man die Lifte sozusagen künstlich gedrosselt. Macht halt nicht alles Sinn, was man technisch bauen kann. Bis bald. DMRS 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.